Sänger greifen in die Seiten. Die Aufgabe ist gestellt. Kämpft um den Preis und nehmet all im Voraus unseren Dank.